بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. على سبب الله دمهان دفلتن الله زيقن هاي بمهان تشكايت والبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إش بتصويق دس كان قوت كيبت أصلا الله إش بتصويق دس محمد الله ستينا ونزين قزانتا إس لأخن الله غش كلايتت فتس غش كلايتت بس نيمن فد دين إغ لايتن كان ونفن الله إغ قلايتت فت دس إغ قلايتت بس نيمن فد دين غش لايتن كان. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, Sie sitzen zu einer segensreichen Sitzung. Macht, liebe Geschwister, wir möchten inshallah ta'ala jetzt nicht den Vortrag übersetzen, den wir gerade eben gehört haben, sondern den wir vorhin gehört haben von Fadilat Sheikh Muhammad al-Hawir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren. In seinem Vortrag, liebe Geschwister, ging es, der Titel war auf Arabisch Al-Manhaj al-Nabawi fi Tarbiyat al-Umma. Das heißt, die prophetische Vorgehensweise bei der Erziehung der Umma, der Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgegangen? Das Besondere an der Tarbiyah, das ist das arabische Wort für Erziehung, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist, dass der Gesandte Allahs alle Aspekte des Menschen berücksichtigt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat berücksichtigt, dass der Mensch aus Körper und Seele besteht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat berücksichtigt, dass der Mensch Schwächen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat berücksichtigt, dass der Mensch eben nicht nur einfach eine Seele hat, sondern eben aus Körper und Seele besteht und hat all diese Sachen nicht ignoriert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch berücksichtigt, dass der Mensch Wünsche hat. Und es gibt verschiedene, ungefähr 7 Eigenschaften, die der Sheikh in seinem Vortrag erwähnt hat, die besonders hervorstechend waren in der Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Menschen um sich herum erzogen hat. Denn wir wollen wissen, wie haben wir die Menschen zu erziehen, die in unserem Umfeld sind, oder besser gesagt, wie sollen wir uns selbst erziehen, damit wir eben in die Fußstapfen des Propheten sallallahu alaihi wasallam treten. Denn wir sagen immer wieder, dass unser Manhaj ist der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gemäß dem Verständnis der uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen. Und jetzt wollen wir wissen, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat ihn besonders ausgemacht? Natürlich, wenn man so eine Persönlichkeit wie den Propheten sallallahu alaihi wasallam analysiert, dann und man reduziert seine Fähigkeiten auf 7 oder 6 oder mehr oder weniger, dann ist das natürlich nicht die Wirklichkeit, sondern es geht einfach darum, dass wir uns auf bestimmte Merkmale konzentrieren. Die erste Eigenschaft war, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam besonders viel Geduld hatte. Besonders viel Geduld hatte und nicht einfach nur Geduld hatte und nicht nur viel Geduld hatte, sondern besonders viel Geduld hatte mit seinen Menschen umherum. Man erkennt an, dass der Mensch, also heutzutage auch von Wissenschaftlern, dass der Mensch im Vergleich zu anderen Wesen ein relativ kompliziertes Wesen ist, ein sogar sehr kompliziertes Wesen ist. Und er ist natürlicherweise kompliziert. Das heißt nicht, dass er selbst sich irgendwie kompliziert präsentiert, sondern der Mensch an sich ist kompliziert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei der Erziehung die Sahaba radiallahu ta'ala anhum auf die beste Art und Weise erzogen. Ja, Ikhwani, barakallahu fikum, lau annakum. الأخوان بارك الله فيكم، الأخوان لا يسمعوننا بارك الله، الله ينفع بكم. طيب، der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Sahaba erzogen. Er hat ihnen den Weg gewiesen. Er hat sie nicht nur erzogen, sondern sie sogar zu Leitfiguren ausgebildet, zu Führern ausgebildet. Wenn wir heutzutage schauen, wie ein Mensch verschiedene Institutionen durchläuft, er geht in den Kindergarten, er geht in die Schule, macht eine Ausbildung, was auch immer. Trotz alledem ist der Charakter, der am Ende rauskommt, ein gebrechlicher Charakter. Er ist keine Leitfigur. Er wird nicht erzogen zu einem Menschen, der andere anführen kann. Sondern er hat in Wirklichkeit sogar eine schwache Persönlichkeit. Und wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es aber geschafft hat, aus Menschen wie Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, Führungspersonen zu machen. Das heißt, er hat etwas geleistet als einzelne Person, was nicht einmal ganze Institutionen erreichen können. Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam dadurch begünstigt, dass er ihm die schönen und guten Ergebnisse seiner Handlung in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben gezeigt hat. Allah sagte, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Und sicherlich wird dein Herr dir geben und du wirst zufrieden sein. Und diese Zufriedenheit erkennt man in einem ganz wunderbaren, schönen Ereignis in den letzten Augenblicken des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Am letzten Tag, den er an diesem Tag verbracht hat, am Montag, als er zum letzten Mal den Vorhang von seinem Fenster in dem Zimmerchen oder Kämmerchen von Aisha radiallahu anha geöffnet hat und als er die Sahaba radiallahu ta'ala anhum sah, wie sie im Morgengebet, im Fajr-Gebet in Reihe und Glied standen hinter einem Imam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, das war sein letzter Blick auf seine Freunde und er lächelte dabei, wie jemand lächelt, der vollkommen zufrieden ist und das erreicht hat, was er erreichen wollte. Er hat es geschafft, dass die Menschen sich versammeln und einen Gott alleine anbeten, unabhängig davon, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Leben ist oder nicht. Sie vereinen sich hinter einem Imam und beten einen Gott alleine an. Wenn wir jetzt schauen wollen, wie das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles an Geduld gezeigt hat, müssen wir uns anschauen, wie waren die Sahaba radiallahu anhum vorher, bevor sie zu dem geworden sind, bevor sie diejenige Stellung erlangt haben, die sie in unseren Herzen heutzutage haben. Denn jetzt werden wir ein paar Beispiele bringen. Diese Beispiele erwähnen Sünden. Diese Beispiele erwähnen schlechte Eigenschaften. Und jetzt könnte jemand sagen, du geringschätzt die Sahaba, du kritisierst sie. Wie kannst du so eine schlechte Eigenschaft erwähnen? Nein, im Gegenteil. Erstens einmal zeigen wir dadurch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Geduld gehabt hat mit ihnen. Und zweitens bezeugt das im Gegenteil sogar ihren großartigen Charakter. Warum? Weil sie sich ja so geändert haben. Und die Kunst ist es ja, dass du einen Fehler an dir erkennst und dich dann wandelst und verbesserst und dich an deinem Charakter arbeitest. Und das ist, was die Sahaba radiallahu anhum so ausgemacht haben. Vorher haben sie bestimmte Eigenschaften gehabt. Die haben sie durch die Erziehung des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgelegt. Und das Gute bleibt natürlich in unseren Herzen bestehen. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass trotzdem, dass wir kurz ein paar Beispiele erwähnen, die Allah subhanahu wa ta'ala sogar teilweise im Koran erwähnt hat und worüber wir bis zum Tag der Auferstehung immer wieder, wenn wir den Koran lesen, nachsinnen werden. In einer Begebenheit, es geht um die Schlacht von Badr. Nach der Schlacht von Badr, und die Schlacht von Badr, liebe Geschwister, war vielleicht die wichtigste Schlacht überhaupt, kann man sagen. Nach dieser Schlacht, liebe Geschwister, die Muslime, obwohl sie in der Unterzahl waren, gewonnen haben, waren sie sich uneinig. Sie wussten nicht, was sollen sie mit den Gefangenen machen. Manche waren der Ansicht, Sahaba, dass die Gefangenen, das sind ja nichts anderes als Verwandte von den Muhajirin mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Manche waren der Meinung, und das war die Meinung von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, dass jeder Gefangene Lösegeld zahlen soll Und dann würde er frei. Andere Sahaba, Umar ibn Khattab, radiallahu anhum, er war dieser Meinung. Er war der Meinung, dass genau das Gegenteil, so kann man sagen. Er hat gesagt, jeder Gefangene soll seinem eigenen Verwandten von den Muhajirin ausgesetzt werden, damit er ihn töten kann. Nicht nur irgendjemand tötet ihn, sondern er soll sogar seinen Verwandten von den Muhajirin gegeben werden. Er soll das mit ihm machen, was er mit ihm eigentlich vorhatte während der Schlacht. Um den Leuten, damit jeder sich klar macht, das, was die Menschen verbindet, ist in erster Linie der Iman und nichts anderes. Tatsache ist, die Leute haben nicht das gemacht, was Umar radiallahu anhu Meinung war, sondern sie waren entschlossen, die Meinung zu nehmen von Abu Bakr. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sendet in Surat al-Anfal eine Ayah herab, die eine heftige Kritik beinhaltet. Er sagte subhanahu wa ta'ala, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Was sinngemäß übersetzt bedeutet, wäre nicht die Bestimmung Allahs vorausgegangen, so hätte euch aufgrund dessen, was ihr genommen habt, also Lösegeld, eine gewaltige Strafe getroffen. Möge Allah uns davor bewahren. Aber die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala war so, dass Allah vorher bestimmt hatte, dass das nicht auf nicht sie eintreffen soll. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben. Aber das Entscheidende ist, dass die Geduld, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radhiyallahu anhum in diesen Augenblicken auf sich nehmen mussten, wegen dieser Ayah, ist eine Sache, die man sicherlich nur nachvollziehen kann, wenn man anwesend gewesen ist. Eine weitere Angelegenheit, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam viel Geduld aufzeigen musste mit den Leuten, die um ihn herum waren, die auch seine Freunde waren, Gefährte waren, gläubige Menschen waren, war die Ayah, wo Allah sagte, Minkum man yuridu al-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Das heißt, sinngemäß übersetzt, es gibt unter euch manche, die nach dem Weltlichen streben. Und es gibt unter euch manche, die nach dem Jenseits streben. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte daraufhin, bis Allah diese Ayah herabgesandt hat, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass unter uns Leute gibt, die nach Weltlichem streben. Er dachte, alle sind so wie er. Er dachte, alle außen herum, die auf Feldzügen gehen oder ähnliches, sie haben nur Allahs Wohlgefallen im Ziel und das Paradies. Ist aber nicht so. Es gibt auch manche, die ihr Ziel war, etwas Weltliches. Und die Geduld, die du aufbringen musst mit solchen Leuten, zeigt sich in der Beuteverteilung von Hunayn, über die wir gleich inshallah sprechen werden. Eine weitere Begebenheit, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Stellt euch mal vor, das ist ein Ereignis, liebe Geschwister, yani, ich denke, jeder, der Vorträge hält, kann aus eigener Erfahrung sprechen. Man mag nicht, wenn man Vorträge hält, dass es Störfaktoren gibt. Okay, wie jetzt gerade die Brüder, die haben das natürlich nicht absichtlich gemacht. Ja? Aber es stört trotzdem, weil die Absicht spielt bei solchen Sachen keine Rolle. Das stört den Vortrag. Stellt euch mal vor, heute würde yani, jemand eine Predigt halten. Hier, der Imam hält die Freitagspredigt. Und dann während der Freitagspredigt, es reicht ja schon, dass jemand die Tür reinkommt, rausgeht, und die Leute gucken immer, wer geht rein, wer geht raus. Reicht ja schon als Ablenkung. Sobald dein Bruder guckt, die anderen gucken auch, was passiert. Die können sich gar nicht konzentrieren, diese 15, 20 Minuten auf den Khatib. Jetzt stell mal vor, mitten der Khutbah, du machst eine Predigt und die Hälfte steht auf und geht raus. Die Hälfte steht aus und geht raus. Das war's. Warum? Weil da gibt es irgendwas draußen, sie haben ein Geräusch gehört, sie wollen gucken, was da ist. Irgendwas. Und das ist passiert. Nicht irgendeinem Khatib, sondern dem Khatib aller Khutaba, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat Khutba gehalten. Und da waren die Leute anwesend, die haben seine Khutba, ich meine, die Khutba des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einer kann sich nicht vorstellen, dass, yani, wir wollen nicht nur seine Khutba, wir wünschen uns ihn nicht mehr nur zu sehen, wir wollen ihn nur im Traum einmal sehen, sallallahu alaihi wasallam. Und hoffen im Jenseits, dass wir mit ihm zusammen sein werden, sallallahu alaihi wasallam. Aber stellt euch vor, er hält die Predigt, sallallahu alaihi wasallam. Alles, was er sagt, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Was er sagt, ist Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und in dem Moment kam eine Handelskarawane mit sehr viel Essen, offensichtlich, was eben die Händler so gebracht haben. Und alle stehen auf, bis auf, wenn ich mich richtig entsinne, 12 Leute. Alle in der Moschee sind aufgestanden, sind rausgegangen, haben Angst gehabt, dass sie nichts abkriegen von weil damals war nicht wie heute. Heutzutage, du gehst in einen Einkaufsladen, findest von jedem Produkt 1000 Exemplare. Da kam eine Karawane, die vielleicht alle paar Wochen kommt mal irgendwas vorbei aus dem Norden oder aus dem Süden. Die reisen aus dem Norden im Sommer und im Winter. Deswegen, da kam was, was nicht jeden Tag kommt. Aber das kam ausgerechnet während der Freitagsee. Allah subhanahu wa ta'ala sendet eine Ayah herab in diesbezüglich. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, oder vielleicht auch doch, wie ein Khatib sich fühlt, wenn er die Freitagspredigt hält. Und er will den Leuten was sagen. Er will den Leuten was vermitteln, was für ihr Leben gut ist. Der Khatib weiß das schon. Er will es den Leuten vermitteln. Und die Leute stehen auf und gehen raus. Also das Mindeste, was einer wie ich vielleicht sagen würde, ist, wenn ihr nicht wollt, dann okay, ma'as-salam. Dann beten wir eben ohne euch. Machen wir. Aber diese Geduld, die er gehabt hat, sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Sache, die konnte er nur haben, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm das gegeben hat und Allah ihn dazu erzogen hat. Allah sendet im Koran eine Ayah herab, Surat al-Jum'ah, وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Sinngemäß übersetzt, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diesen Zustand, dass da ist irgendein Handel, diese Karawane, und sie lassen dich einfach stehen im Gebet. Obwohl das natürlich, was bei Allah ist, viel besser ist. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, eine nächste Begebenheit. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Und gedenke am Tage von Hunayn. Hunayn ist der Name einer Ortschaft. Und dort hat eine wichtige Schlacht stattgefunden zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Muslimen, und Thaqif und anderen. Und bei dieser Schlacht, Allah sagt im Koran, und gedenke des Tages von Hunayn, als euch eure Überzahl gefiel, doch sie nutzte euch vor Allah gar nichts. Sie hatten nämlich, liebe Geschwister, niemals so viele Soldaten angesammelt wie am Tag von Hunayn. Bei Badr 300 und bei Hunayn waren es zigtausende. Okay? Während dieser Schlacht hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass die Leute, die Kuffar, viel stärker waren, beziehungsweise die Muslime zu schwach waren, trotz ihrer Überzahl. Und sie dachten, dass der Sieg dadurch kommt, dass sie so viele sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen während dem Kampf gezeigt, dass es nicht auf die Anzahl ankommt. Und sie sind aufgrund des Hagels an Pfeilen und anderen Geschossen, die es damals gab, geflohen. Geflohen. Sie sind geflohen und nur ganz wenige, an zwei Händen abzählbare Sahaba, sind beim Propheten sallallahu alaihi wasallam stehen geblieben. Sonst niemand. In diesem Moment, wie fühlt man sich, wenn man von seinen eigenen Leuten im Stich gelassen wird, allein gelassen wird? Sie sind natürlich nachher wieder zurückgekommen, ja? Aber die Frage ist, wie gehst du mit so einer Sache um? Jemand macht etwas, das hätte nicht nur dein Leben kosten können, sondern das Leben anderer. Und dein Leben ist eben nicht irgendein Leben, weil das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Eine weitere Begebenheit war die Beuteverteilung nach dieser Schlacht von Hunayn. Das war eine riesige Menge an Beute, so viel haben sie noch nie gemacht gehabt, weil nachher haben sie die Schlacht gewonnen, durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Bei der Beuteverteilung von Hunayn hat der Prophet alaihi salatu wassalam bestimmten Menschen mehr gegeben als anderen. Er gab manchen 100 Kamele, dem nächsten 100 Kamele, dem nächsten und so weiter. 100 Kamele, das ist also, muss man sich vorstellen, wenn ein Kamel, Allahu a'lam, was jetzt zur Zeit kostet, ja, aber wenn man davon ausgehen, dass ein Kamel vielleicht 1000 Euro kostet, okay, ein ausgewachsenes Kamel, dann du kannst dir vorstellen, was 100 Kamele bedeutet. Ja, er hat das Geld verschenkt, ja, richtig verschenkt. Sodass manche sogar gesagt haben, ihr sollt den Islam annehmen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der gibt so viel her wie eine Person, die niemals Angst vor Armut hat. Auf jeden Fall hat er sallallahu alaihi wasallam natürlich bestimmten Menschen gegeben, anderen nicht. Und das hat ein Problem ausgelöst unter den Ansar radiallahu anhu. Denn die Ansar haben sich gedacht, ja warte mal, der gibt dem und dem und dem, der ist gerade erst Muslim geworden und wir verteidigen den Propheten, wir haben ihn bei uns in Medina aufgenommen und unsere Schwerter, das Blut tropft immer noch davon, also wir wollen damit sagen, dass die Schlacht ist erst vor kurzem vorüber gewesen, wir sind diejenigen, die gekämpft haben und die nehmen den Islam an und dann kriegen sie, was soll das Ganze? Und sie waren mit dieser Beuteverteilung, sie waren enttäuscht, kann man sagen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das mitgekriegt. Nur wir wissen, der Prophet alaihi wasallam hat bestimmten Leuten gegeben, weil er um ihren Iman Angst hat. Das heißt, diese Personen, denen er gegeben hat, die sind eigentlich am schlechtesten dran. Weil er hat Angst, wenn er ihnen nicht das gibt, dass sie, wal'iyadu billah, vielleicht rückfällig werden. Dass sie, wal'iyadu billah, vielleicht die Religion verlassen. Und er war der Meinung, dass Geld sie im Islam halten kann. Und wenn Geld nur die Sache sich im Islam halten kann, dann das heißt, der Prophet kann sich auf deinen Iman nicht verlassen. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Du freust dich über die Kamele, aber in Wirklichkeit, er will dir damit sagen, ich habe Angst um deinen Iman. Und den anderen, denen er nichts gegeben hat, sie sind traurig, aber eigentlich, er will ihnen sagen, ich mache mir gar keine Sorgen um euren Iman. Weil ob ich euch gebe oder nicht gebe, ich weiß, ihr werdet mich immer noch weiterhin unterstützen. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann die Ansar versammelt und ihnen ein paar Worte gesagt, über die wir später bei einem anderen hervorstehenden Merkmal deutlicher sprechen werden. Und zwar jetzt kommen wir gleich dazu. Das zweite hervorstehende Merkmal ist, dass der Prophet a.s. manchmal mit bestimmten Leuten einzeln gesprochen hat oder bestimmte Worte an eine bestimmte Gruppe gerichtet hat und nicht an alle Muslime. Manche seiner Reden, wie die Freitagspredigt allgemein, ist an alle gerichtet. Aber der Prophet a.s. hat manchmal bestimmte Leute beiseite genommen und ihnen was gesagt. Und er hat manchmal auch bestimmte Gruppen unter den Muslimen angesprochen mit Worten, mit denen er nicht alle anderen angesprochen hat. Das ist ein zweites Merkmal bei der Erziehung oder der Vorgehensweise, wie der Prophet sallallahu erzogen hat. Denn manche Leute brauchen Worte, die speziell an sie gerichtet sind. Ein Beispiel, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal im Opferfest, Eid al-Adha, die Predigt gehalten hat, er hat zwei Raka'a gebetet, weder vorher Sunnah noch nachher Sunnah, er hat zwei Raka'a gebetet, Eid-Gebet, dann hat er die Khutba gehalten und dann hat er den Leuten allgemein, hatte sie an Allah erinnert und sie an die Gottesfurcht erinnert und danach ist er gestützt auf Bilal zu den Frauen gelaufen und hat an sie spezielle Worte gerichtet, die dazu geführt haben, dass sie, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen, Schmuck, Gold und was sie anhatten, an Schmuck gespendet haben und in das Kleid von Bilal radiallahu ta'ala anhu gelegt haben. Also, was wir lernen wollen ist, es gibt Worte, die sagt man nicht an alle. Es gibt Worte, die sind geeignet, eine bestimmte Gruppe, die gerichtet werden soll. Die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben sich einmal beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, Entschuldigung, die Frauen der Sahabi, die Sahabiyat sozusagen, das Sahabiyat ist die weibliche Frau von Sahaba, sie haben sich einmal beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beschwert. Und sie haben gesagt, oh Gesandter Allahs, sinngemäß haben sie gesagt, die Männer, sie bekommen deine ganze Aufmerksamkeit. Wir möchten auch mal was von dir haben. Lege einen Tag fest, bei dem wir, den du mit uns verbringst. Weil die Frauen haben ihre eigenen Probleme und sie wollen das mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam besprechen. Und da, man, es gibt Dinge, über die kann man nicht reden, wenn der Ehemann dabei ist. Deswegen wollen sie einen Tag haben, speziell vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist ihrer Bitte nachgekommen. Die nächste Sache, jetzt kommen wir zurück auf das Ereignis von Hunayn. Erinnert euch dran, die Kriegsbeute verteilen. Die Verteilung war in den Augen vieler ungerecht, besonders der Ansar. Was hat der Prophet gemacht, sallallahu alaihi wasallam? Er hat eine Versammlung einberufen. Und in dieser Versammlung durften nur die Ansar teilnehmen, sonst niemand. Und er hat sie gefragt, und der Hadith geht ein bisschen länger, aber Zusammenfassung vom Ganzen war, dass der Prophet a.s. sie erinnert hat an die Ni'ma, an die Gunst und Gnade Allahs ihnen gegenüber. Er sagte zu ihnen, أَلَا تَرْضَوْنَا أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالشَّاتِ أَوْ الشَّاءِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُونَ أَنْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Gebt ihr euch nicht damit zufrieden, dass die Menschen, alle anderen außer ihr, sie kehren nach Hause zurück mit Schafen und mit Kamelen, irgendwelche Tiere, Gold, was auch immer. Und ihr kehrt zurück mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, euer direkter Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala in dem Sinne, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, offenbart, er gibt es den Propheten und ihr seid die Ersten, die davon erfahren. Ihr seid die Ersten, die davon erfahren, was Allah Azza wa Jal seinen Propheten an Offenbarungsworten eingeht. Die Offenbarungsworte, liebe Geschwister, wenn Allah ein Wort gesprochen hat, wenn Allah etwas spricht, was er seinem Engel Jibril mitteilt, damit er das den Propheten gibt, könnt ihr euch vorstellen, dass die Engel, sie fallen in Ohnmacht, wenn Allah gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, wenn er spricht, die Engel fallen in Ohnmacht. Und erst wenn sie wieder, wenn sie wieder zu sich kommen, sie sagen, ماذا قال ربكم? Was hat euer Herr gesprochen? Und daraufhin sagt der Engel auf der Offenbarung, Al-Haq, die Wahrheit. Die Wahrheit. Und wer erfährt das als erstes? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insofern, das war eine Geduldsprobe des Propheten, beziehungsweise wo er mit Menschen direkt gesprochen hat. Die dritte Sache ist, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kein Theoretiker war, in dem Sinne, dass er nur gesprochen hat darüber, wie man erziehen soll und andere zurechtgewiesen hat, sondern er hat sich beteiligt und war selbst ein Vorbild. Und das zeigt sich in verschiedenen Ereignissen, unter anderem beim Moscheebau. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mit eigenen Händen mitgebaut bei der Moschee. Und er hätte auch wie Ingenieure sagen können, ja, ihr müsst die Steine so setzen, bitte macht den Raum so groß und bitte macht das so. Hätte er machen können, hat er aber nicht gemacht. Er hat selbst mit angepackt und hat dabei Bittgebete gesprochen für die Ansar und die Muhajirin. Er sagte, Allahumma la aisha illa aishul akhirah فاغفر للأنصار والمهاجرة, was sinngemäß bedeutet, O Allah, es gibt eigentlich kein wirkliches Leben außer das Leben in der nächsten Welt. So vergib den Ansar und den Muhajirin. Die Muhajirin sind diejenigen, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind, ihre Heimat für Allah subhanahu wa ta'ala verlassen haben, weil sie ihre Religion ausüben wollten, das dort nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich war. Und die Ansar sind die, übersetzt die Helfer, die Unterstützer. Das sind diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Medina empfangen haben, aufgenommen haben und unterstützt haben. Eine zweite Begebenheit, wo der Prophet alaihi wa sallam mitgemacht hat. Er hat überall, kann man das ist fast sagen, mitgemacht. Nur es geht jetzt hier darum, um einzelne exemplarische Beispiele hervorzuheben. Die Grabenschlacht. Bei der Grabenschlacht, wie der Name hergibt, da gab es einen Graben, damit die Muslime in Medina sich schützen konnten. Es gab Gebiete, ihr wisst, das Gebiet von Medina oder die Stadt Medina damals, und ich sage bewusst damals, war umzäunt von zwei Lavagebieten. Und bei diesen Gebieten, da kommt kein Feind durch. Da kommt kein Kamel und diese ganzen, da wird keine Armee durchlaufen können. Es gab bestimmte Gebiete, wo Armeen hätten reinkommen können. Diese Lücken mussten geschlossen werden. Entweder durch die Juden, ja, oder durch die Muslime, oder durch den, und da haben sie sich überlegt, einen Graben auszugraben. Der Graben war so breit natürlich, dass man mit dem Pferd nicht irgendwie rüberspringen konnte. Und beim Ausgraben dieses Grabens war irgendwann mal ein riesengroßer Felsen. Dieser Felsen, die Sahaba haben ihr Bestes gegeben, das klein zu schlagen, wegzumachen. Es ging einfach nicht. Und dann haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Hilfe gebeten. Und er war alaihi salatu wasallam. Allah hat ihm Kraft gegeben, wie er nicht anderen Menschen gegeben hat. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam einmal draufgehauen, ein zweites Mal draufgehauen und ein drittes Mal draufgehauen auf den Felsen und er ist zerfallen. Und das gehört sicherlich auch zu den Wundern des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenso haben die Bewohner von Medina einmal Angst bekommen, weil sie haben ein lautes Geräusch gehört und sie wussten nicht, was das war. Aber die ganze Stadt war in Angst und Schrecken versetzt. Allah alam, was es war. Aber sie haben Angst bekommen. Und jemand muss jetzt nachschauen, was ist dieser, woher kommt dieses Geräusch? Ist da irgendjemand? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war der Erste, der hinausgeritten ist und sich beeilt hat. Er hat sogar nicht einmal sich die Zeit genommen, den Sattel auf sein Pferd zu setzen, sondern er ist auf das Pferd gesprungen und losgeritten und hat nachgesehen und kam zurück und die anderen kamen entgegen und sie wollten auch nachschauen, aber sie waren später als er und hat sie beruhigt und gesagt, da ist nichts, Alhamdulillah, ihr könnt euch beruhigen, könnt wieder nach Hause gehen. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte sinngemäß, wenn es im Kampf ernst wurde und man sich gegenseitig in die Augen schaute, suchten wir beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Schutz. Das heißt übersetzt, oder das heißt, das bedeutet, wenn es im Kampf ernst wurde, also wenn es jetzt wirklich um die Wurst geht, es geht jetzt wirklich darum, entweder er oder ich, und man sich gegenseitig in die Augen schaute, das heißt, ja, du weißt schon, den, der dich töten wird, oder wen du töten wirst, im Kampf, in der Schlacht. Er sagte, wenn es so heftig wurde, wir versuchten uns zu schützen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wir suchten uns immer so hinter ihm zu drängen, damit er vorne war und wir hinten. Warum? Weil er war sallallahu alaihi wasallam, wie mit der Begebenheit gerade eben, er war der tapferste von ihnen allen sallallahu alaihi wasallam. Er hat nicht von zu Hause zum Beispiel die Schlacht verfolgt, im Fernsehen zugeschaut oder ähnliches. Jetzt könnte jemand sich sagen, ja wie, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam überall dabei. Er war in 19 Feldzügen dabei, sallallahu alaihi wasallam. 19. Und dann heißt es in einer Überlieferung, wenn ich keine Angst hätte, es meiner Umma schwer zu machen, dann hätte ich bei jedem einzelnen Feldzug mitgemacht. Es gibt den Begriff Sariya. Sariya ist, wenn man eine Kompanie, eine Kompanie ist ein Teil einer Armee. Du hast eine ganze Armee und ein Teil davon ist eine Kompanie. Und manchmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Kompanien geschickt, um bestimmte Sachen zu erledigen. Kleinere Aufgaben. Geht in die Stadt so und so, macht das, macht den Kampf gegen den. Kleinere muss nicht die ganze Armee mitmachen. Und er sagte, wenn ich nicht Angst hätte, dass ich es meinen Leuten schwer machen würde, ich wäre bei jeder einzelnen Kompanie dabei gewesen. Aber ihr wisst, dass wenn er das gemacht hätte, sallallahu alaihi wasallam, dann alle hätten das Gleiche machen wollen. Nicht alle, vielleicht alle, aber viele. Und das wäre für die anderen Leute anstrengend gewesen. Und deswegen hat er, sallallahu alaihi wasallam, sich manchmal zurückgehalten, nicht aus Angst, hascha, möge Allah davon bewahren, und nicht aus Feigheit, möge Allah davon bewahren, sondern aus Barmherzigkeit mit seinen Freunden. In der Schlacht von Hunain, alle sind weggelaufen, bis ganz wenige, ich habe euch gesagt, an zwei Händen abzählbar. Alle anderen sind weg, eine ganze Armee von Tausenden von Menschen, alle fliehen, er bleibt tapfer, bis er die Menschen gerufen hat und gesagt hat, Ilayya ayyuhan nas, o ihr Menschen, kommt zu mir zurück. Und hat sie daran erinnert, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, was sinngemäß bedeutet, ich möchte euch daran erinnern, ich bin der Prophet, ich lüge euch nicht an, ich bin der Prophet, ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Und die Leute sind zurückgekehrt, nachdem sie diese Stimme gehört haben vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Nächster Punkt ist, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es geschafft, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu sagen. Einmal kam ein Mann während der Schlacht zum Propheten, während einer Schlacht zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hat zu ihm gesagt, o Gesandter Allahs, wenn ich jetzt sterbe, in dieser Schlacht, was wird mit dem Leben passieren? Dann sagte er zu ihm, dann wirst du im Paradies sein. Und der Mann, der war gerade am Datteln essen, und dann sagte er, ehrlich gesagt, diese Datteln, das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Und dann hat er die Datteln weggeschmissen, ist in den Kampf und ist gefallen. Und mit Sicherheit sind die Datteln, die ihn im Paradies erwarten, besser als die Datteln von Medina. In einer anderen Begebenheit hat der Prophet während der Schlacht wollte er einem Teilnehmer einen Teil der Beute geben im Voraus. Also offensichtlich hat die Armee schon eine Teilbeute gemacht. Und er wollte einem so als Ansporn einen Teil der Beute geben, damit er noch mehr sozusagen sich einsetzt. Daraufhin sagte der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist nicht der Grund, warum ich dir gefolgt bin. Das ist nicht der Grund, warum ich dir gefolgt bin. Wegen der Beute? Nein. Dann sagt er zu ihm, was ist der Grund, warum du mir gefolgt bist? Sagt er, damit ein Pfeil kommt und mich an dieser Stelle trifft und sonst nirgendwo. Und der Mann wurde von einem Pfeil getroffen, der ihn genau an dieser Stelle getroffen hat, nicht weiter oben und nicht weiter unten. Warum? Weil dieser Mensch war ehrlich mit Allah subhanahu wa ta'ala und Allah azza wa jall hat uns durch seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam mitgeteilt, dass Allah nicht auf unsere Gestalten schaut, sondern er schaut auf unsere Herzen und auf unsere Taten. Wer ehrlich mit Allah ist, Allah, und das ist ja das Besondere an den Taten des Herzens, du kannst nur Ikhlas haben, wenn du es richtig machst. Weil wenn du etwas für Allah machst, wenn du etwas im Herzen für Allah machst, das kann ja nur Ikhlas sein, oder? Wenn du etwas mit den Körperteilen machst, Auge, Hände, das kann sein, du machst es für Allah, für jemand anderen. Aber wenn du mit dem Herzen etwas für Allah machst, Tawakkul hast, wenn du auf Allah vertraust, wenn du Allah fürchtest, wenn du Allah liebst, das machst du für Allah, wie willst du da Allah etwas bei jemandem beigesehen? Dann, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es geschafft, auch die Herzen zu gewinnen, in denen er bestimmte Personen auszeichnete, mit denen er andere nicht auszeichnete. In der Schlacht von Khaybar sagte der Prophet vorher, am Tag vorher sagte er, morgen werde ich die Flagge einem Menschen geben, der Allah und seinen Gesandten liebt und der von Allah und seinem Gesandten geliebt wird und durch den Allah die Schlacht gewinnen lassen wird, die Muslime gewinnen lassen wird. Und wer die Flagge bekommt, ist das der Anführer. Die Leute machten, haben wahrscheinlich die Nacht damit verbracht, überlegen, wer ist derjenige, der die Flagge morgen bekommt. Weil der die Flagge bekommt, hat einen Beweis vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er jemand ist, der von Allah geliebt wird und dass er ehrlich ist und dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Ein besseres Zeugnis kannst du nicht bekommen. Am nächsten Tag sagte er, wo ist Ali? Radiallahu anhu. Wo ist Ali? Man sagte ihm, dass er eine Augenkrankheit hat oder Augenschmerzen hat. Und er ging zu ihm und erhalte ihn, sallallahu alaihi wasallam, indem er in seine Augen Speichel machte, seinen Speichel machte, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er spuckte leicht in seine Augen rein, wodurch er durch diesen reinen Speichel, durch die Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, geheilt wurde, seine Augen, als wäre er niemals krank gewesen vorher. Und an dieser Stelle sagte der Sheikh auch, bitte mach das nicht mit deinem Bruder. Spuck niemandem bitte in seine Augen rein, damit du ihn nicht blind machst. Ja? Das ist eine Sache, die gilt speziell, nämlich nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Sie haben den Segen Allahs subhanahu wa ta'ala ersucht, durch in den zur Lebzeit des Propheten ersucht, durch Spuren des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sein Speichel oder ähnliches. Und das ist eine Sache, die gilt nur für den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Deswegen bitte niemandem in die Augen spucken. Ali ibn Abi Talib, als er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Khaybar geschickt worden ist, sagte er zu ihm, wenn Allah oder dass Allah durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, ist besser als eine Herde roter Kamele. Das ist eine der wertvollsten Vermögen. Dass Allah durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, ist besser als eine Herde roter Kamele. Und das zeigt auch, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder der Islam allgemein, sein Ziel ist nicht der Kampf an sich, auf gar keinen Fall. Der Kampf an sich ist nicht Ziel, auf gar keinen Fall. Ziel ist die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali geschickt hat zu den Juden von Khaybar, um die zu bekämpfen, zeigt und diese Aussage gemacht hat, zeigt, dass der Krieg nicht der Selbstzweck ist, sondern Krieg oder Gewalt ist eine Methode, die manchmal unabwendbar ist, wenn es die Menschen davon abhält, die Wahrheit zu bekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam will die Botschaft an diese Leute verbringen. Wenn sie sie ablehnen, ist ihre Sache, weil er hätte sie ja niemals gezwungen. Aber wenn jemand jetzt weigert, dass die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam an diese Menschen gelangt und es keine andere Möglichkeit gibt, außer diese Menschen zu bekämpfen, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Gewalt angewandt. Eine weitere Sache ist die Auswahl. Da'wah, liebe Geschwister, und das erleben wir auch gerade in der heutigen Zeit, Da'wah sind keine warmen Semmeln, die jeder essen kann, jeder schlucken kann. Da'wah ist keine Sache, die jeder machen darf und soll, in dem Sinne, wie wir das verstehen. Also Vorträge halten, Unterrichte machen und so weiter und so fort, im Internet Videos machen und auch, was nicht, was alles gibt heutzutage. Da'wah ist eine Sache, Allah subhanahu wa ta'ala hat für die Überbringung der Botschaft des Islam Menschen auserwählt von aber Milliarden. Hat er bestimmte Menschen auserwählt, sie sollen die Träger seiner Botschaft sein und sie sollen die Sache an die Menschen weitergeben. Und viele leider, sie genießen gar nicht diese Auswahl im Sinne von, sie werden gar nicht dazu erzogen und belehrt, um diese Aufgabe zu übernehmen. Es gibt einen Unterschied, ob du belehrt wirst oder ob du erzogen wirst. Wenn du Bücher liest und Koran auswendig lernst und studierst und weiß nicht was, dann bist du vielleicht gelehrt, aber du bist noch lange nicht erzogen. Und das ist der feine Unterschied, den viele Leute nicht verstehen. Du bist gelehrt, aber du bist nicht erzogen. Und dieses Erziehen, das muss von einem Erzieher geschehen. Das kann der Computer nicht machen und das kann das Buch nicht machen. Und deswegen musst du, wenn du ein vernünftiger Da'ia sein willst und Vorbild sein willst, jemanden haben, an den du dich orientierst. Du brauchst ein praktisches Beispiel. Jemand, der dir sagt, nein, das war falsch, was du gerade eben gemacht hast. Du kennst dich zwar aus, aber du weißt auch, was halal und haram ist, aber das war in diesem Moment falsch, dass du überhaupt geantwortet hast. Denn nicht jede Frage muss beantwortet werden. Ja, es stimmt, das ist haram, aber das hättest du in diesem Moment nicht unbedingt sagen müssen, weil es gar nicht relevant ist. Hat dich keiner danach gefragt. Und so weiter und so fort. Es gibt eben Fehler, die man macht, weil man kennt das theoretisch, aber man weiß nicht praktisch, wie man damit umgeht mit den Menschen. Es kann sein, dadurch, man verscheucht die Menschen mehr, als man eigentlich erreicht, also man macht mehr Schlechtes, als man eigentlich erreichen wollte. Und deswegen musst du dich erziehen lassen von jemandem, der einen Sanad hat bis zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, der verbunden ist mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, wodurch, indem er genauso erzogen worden ist, von jemandem, der erzogen worden ist, von jemandem, der erzogen worden ist und so weiter und so fort. Gemeint ist, liebe Geschwister, man kann nicht eine Erziehung erlangen, indem man einfach nur liest und sich nicht erziehen lässt. Manche Leute nämlich, und das ist die Sache, manche Leute, sie werden in religiösen Angelegenheiten gefragt. Wenn Umar ibn Khattab radiallahu anhu darüber gefragt wäre, dann hätte er dafür die Sahaba versammelt, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Das sind die besten Sahaba, nach den Bekannten, die zu den besten Sahaba gehören, die Leute an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Der Umar hätte diese Leute gesammelt und sie gefragt nach Rat, bevor er in diesem Thema eine Antwort gegeben hätte. Aber andere Leute, nein. Die nehmen einfach auf und die reden über alles. Und was diese folgende Begebenheit zeigt, dass der Prophet mit manchen Leuten mehr Kontakt hatte als mit anderen. Als Umar ibn Khattab radiallahu im Sterben lag und man ihn auf das Bett legte und man wusste, er wird bald sterben. Und er wusste es auch, weil er hat getrunken und egal was er zu sich genommen hat, ist es wieder ausgelaufen aus seinem Magen, weil er wurde erstochen. Radiallahu anhu. Als er auf dem Bett lag, war Abdullah ibn Abbas da, stand dort und er sagte, dann hörte ich, wie jemand hinter mir sagt, wie oft habe ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, ich bin mit Abu Bakr und Umar losgegangen, ich bin mit Abu Bakr und Umar gekommen, ich war mit Abu Bakr und Umar da und da. Immer diese Sätze wieder, Abu Bakr al-Umar, Abu Bakr al-Umar, Abu Bakr al-Umar. Und dann sagte er, und ich wünsche mir, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich mit ihnen auch im Paradies versammelt. Sinngemäß, sagte er. Abdullah ibn Abbas sagte, und ich schaute, und ich sah, es war Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Und das zeigt die feste Verbundenheit unter diesen edlen Sahaba, auch wenn es manche Menschen gibt, die versuchen, diese Menschen auseinanderzubringen. Allah hat sie miteinander vereint im Diesseits und zweifellos auch im Jenseits. Und das zeigt die besondere Behandlung, das will ich damit sagen. Das zeigt die besondere Behandlung. Der Prophet war mit bestimmten Menschen mehr zusammen als mit anderen. Er hat sie vorbereitet auf die Aufgabe, die ihnen bevorsteht nach seinem Tod, sallallahu alaihi wa sallam. Tayyib. Einmal hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, war in einem Garten. Und der Garten ist bekannt bis heute, im heutigen Tag in Medina. Er war bei diesem Garten und saß dort bei einem Brunnen. Und Abu Huraira radiallahu anhu sagte, heute werde ich der Türvorsteher des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sein. Das heißt, er hat sich zur Aufgabe gemacht, niemand darf reingehen, es sei denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm, wer auch immer kommt, lass ihn rein und verspreche ihm das Paradies. Lass ihn rein und verspreche ihm das Paradies. Daraufhin, der Erste, der kam, war Abu Bakr, radiallahu anhu. Er sagte ihm, darfst rein, und ich, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, verkündete die Vorbotschaft des Paradies. Er ging rein. Kurze Zeit später kam Umar, radiallahu anhu. Er sagte ihm auch das Gleiche. Und das dritte Zeit später kam Uthman, radiallahu anhu. Und er sagte zu ihm, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam verkündet dir die frohe Botschaft des Paradieses, allerdings wird dich ein Unheil ereilen. Und er betrat ebenfalls diesen Garten, und das war es, die drei, bei dieser Begebenheit. Wallahu a'lam, ihnen wurde das Paradies versprochen. Und es gibt auch andere Begebenheiten, wo anderen das Paradies versprochen worden ist. Und übrigens, wenn man von den 10 Sahaba spricht, denen das Paradies versprochen wird, dann meint man damit die 10, die der Prophet a.s. in einem Atemzug erwähnt hat. Abu Bakr fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, hat die Namen einmal erwähnt. Aber ansonsten, es gibt mehr als 10, die, denen das Paradies versprochen worden ist. Tayyib. Auch als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben war, gab es Begebenheiten, bei denen sich gezeigt hat, dass manche besonders standhaft waren. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass der Prophet alaihi wa sallam sich mit ihnen mehr Zeit genommen hat als mit anderen. Die eine Sache ist der Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Tod, den viele gar nicht verkraften konnten, unter ihnen Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Der Abu Bakr radiallahu anhu, das erste, was er gemacht hat, als er erfahren hat, dass das Gerücht war, dass der Prophet gestorben ist, er hat sich vergewissert von diesem Gerücht. Er ist ins Haus gegangen, seiner Tochter Aisha, und hat geschaut und hat gesehen, dass der Prophet tatsächlich gestorben ist. Und das ist eine Sache, von der wir viel profitieren können. Wenn wir mit jedem Gerücht so umgehen würden, dass wir erstmal schauen, uns vergewissern, ob das Gerücht überhaupt stimmt, und danach handeln, dann wäre, ginge es uns sicherlich viel besser. Und der Abu Bakr ging hinaus und er sah, dass Umar radiallahu anhu das nicht verkraften konnte. Er konnte das nicht verkraften, und weil er hatte gesagt, Umar, der Prophet ist nicht gestorben, und wer behauptet, dass er gestorben ist, dem schneide ich den Kopf ab. Und er hat gesagt, der Prophet ist nur zu seinem Herrn gegangen, genauso wie Moses damals zum Berg At-Tur gegangen ist, mit seinem Herrn zu sprechen, 30 Tage, 40 Tage, und er kommt wieder zurück. Aber dann hat Abu Bakr zu ihm gesagt, sei ruhig. Er hat ihm nicht auf ihn gehört. Abu Bakr ist einfach zur Rede, zur Kanzel gegangen, zum Mimbar, hat seine Rede gehalten und seinen berühmten Satz gesagt, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzubeten pflegte, so ist Muhammad bereits gestorben. Und wer Allah anbeten zu pflegte, wer Allah anbetete, der ist, so ist Allah lebendig und er wird niemals sterben. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefestigt in ihrem Iman in diesem wesentlichen Augenblick. Eine zweite Begebenheit war, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es bestimmte arabische Stämme, die, wal'iazu billah, murtad geworden sind. Die sind vom Islam abgefallen. Sie haben sich geweigert, die Zakat zu bezahlen. Und der Und diese Schlachten, die stattgefunden haben zwischen den Sahaba dann und diesen Menschen, sie wurden genannt Hurub al-Riddah, das heißt die Kriege mit den Märtyrern. Diese Kriege mit den Märtyrern, weil sie haben sich geweigert, die Zakat zu zahlen. Umar ging zu Abu Bakr und sagte zu ihm, Abu Bakr, wie kannst du Menschen bekämpfen, die sagen La ilaha illallah? Wie kannst du Menschen bekämpfen, die sagen La ilaha illallah? Und er sagte, bei Allah, ich werde jeden bekämpfen, der einen Unterschied macht zwischen dem Salah und dem Zakat. Sagt, Salah macht er, Zakat macht er nicht. Das gibt es bei mir nicht. Und hier zeigt sich, subhanallah, obwohl Abu Bakr ein Mensch war, der, wenn er den Koran gelesen hat, so viel geweint hat, dass man nicht mehr verstanden hat, was er gesagt hat, und Umar radiallahu anhu bekannt war für seine Härte, trotzdem, wenn es darauf ankam, wer hat die richtige Entscheidung getroffen? Abu Bakr. Und auch bei dem Hudaybiyah, beim Friedensvertrag von Hudaybiyah, wo die Sahaba radiallahu anhu zusammengefasst, sie wollten Umrah machen und dann wurde sie davon abgehalten. Die Quraysh haben sie nicht nach Mekka gelassen. Und dann haben sie sich auf einen Vertrag geeinigt. Ja, und der Vertrag war sehr ungerecht, wie wir alle wissen. Aber was ist dann passiert? Umar ist dann zum Propheten gegangen und hat gesagt, oh Gesandter Allahs, sind wir nicht auf der Wahrheit? Er sagte, doch. Da bist du nicht der Gesandte Allah? Doch. Sind sie nicht auf dem falschen Weg? Doch. Warum erniedrigen wir uns dann vor ihnen? Daraufhin sagt der Prophet, ich bin der Gesandte Allahs und Allah wird mich nicht in die Irre gehen lassen. Daraufhin ist Abu Bakr, er wollte ihn immer noch überzeugen, hat sich die Person gesucht, die am besten ihn überzeugen kann. Er ist zu Abu Bakr gegangen. Hat gesagt, Abu Bakr, gleichen Satz. Sind wir nicht auf der Wahrheit? Sagt er, doch. Ist das nicht der Gesandte Allahs? Doch. Sind sie nicht auf dem falschen Weg? Doch. Er sagte, wieso erniedrigen wir uns dann? Er sagte, das ist der Gesandte Allahs. Halt dich an ihn. Allah wird ihn nicht in die Irre gehen lassen. Umar radiallahu anhu hat dann diesen Fehler eingesehen und er sagte radiallahu anhu, ich habe aufgrund dieses Ereignisses, aufgrund dieses Fehlers, was ich gemacht habe, habe ich danach gute Taten gemacht, viele gute Taten gemacht. Das heißt auch, wenn ich mich richtig entsinne, er hat sogar Sklaven befreit, damit er einen Ausgleich hat, ja, um für diesen Fehler, den er gemacht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Das heißt also, sogar dieser Fehler im Nachhinein war gut für ihn und besser für ihn. Und deswegen sagen die Gelehrten, manche Sünden bringen einen Menschen dazu, rechtschaffen zu werden. Manche Sünden machen aus einem Sünder einen rechtschaffenen Menschen. Der Scheich hat noch weitere Sachen gesagt, ich fasse das nur punktuell zusammen. Er hat auch erwähnt die schrittweise Vorgehensweise bei der Da'wah. Schrittweise Vorgehensweise bei der Da'wah bedeutet nicht, dass wir den Menschen sagen, Alkohol war am Anfang halal, deswegen, wenn einer den Islam annimmt, darf er ruhig Alkohol weiter trinken und erst später sagen wir ihm haram. Das hat damit nichts zu tun. Schrittweise Da'wah geht einfach darum, dass man wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam erst mit dem Wichtigsten anfängt, mit La ilaha illallah und danach mit dem Gebet und wie er im Hadith von Mu'ad ibn Jabal, dass man mit der richtigen Reihenfolge vorgeht, wenn man Da'wah mit anderen Menschen macht. Die siebte Sache, die sechste war die schrittweise Sache, die siebte Sache, die er hier noch erwähnt hat, sage ich noch zusammengefasst kurz. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Sahaba nicht wie Sklaven, zu Sklaven erzogen, sondern er hat sie erzogen zu Führern, zu Menschen, zu Führungspersonen, zu Persönlichkeiten. Es gibt einen bestimmten Ausspruch bei manchen Sekten, manchen Sufisten, sie sagen, der Schüler seines Lehrers soll so sein wie ein Toter bei dem Totenwäscher. Der Totenwäscher, der Leichenwäscher, was macht er? Er kann mit der Leiche machen, was er will. Weil der Tote kann sich nicht wehren. Und man sagt so, der Lehrer oder der Schüler soll bei seinem Lehrer sich so verhalten, wie ein Toter gegenüber seinem Leichenwäscher. Das heißt, er soll alles mit sich machen lassen, was der Lehrer will. Und das ist natürlich islamisch gesehen für uns, das ist falsch. Und das ist Übertreibung der Religion. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und das ist auch prinzipiell nicht sinnvoll, wenn es um Erziehung geht, aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn man so erzogen wird, dann lernt man nicht zu denken. Und wenn man nicht zu denken lernt, lernt man nicht umzugehen mit neuen Situationen. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es ein paar wenige Fälle von Ridda, von Leuten, die den Islam abgefallen sind. Und eines des berühmtesten Ereignisse ist, weil es gibt ja nicht viel, wie gesagt, es gibt ein paar, ganz wenig auf der Hand abzählbare. Einer von ihnen, Waliyadu Billah, der hat das Christentum angenommen, nachdem er den Islam angenommen hat. Naam, sowas gibt es. Und das heißt nicht, dass er vorher Heuchler gewesen ist. Nein. Kann sein, er war Muslim. Er hat den Islam verlassen. Nicht jeder, der den Islam verlässt, war ein Heuchler. Nein. Und deswegen, was hat diese Person gemacht, Waliyadu Billah? Sie hat gesagt, später als sie den Christ wurde, hat sie gesagt zu den Leuten, das war nämlich jemand, der den Koran geschrieben hat für den Propheten. War einer der Kutab al-Wahy, einer der den Koran aufgeschrieben hat. Und der hat gesagt, ja, wenn der Prophet mir gesagt hat, zum Beispiel, Wallahu Ghafur Rahim, und Allah ist allbarmherzig und allvergebend und allvergebend und allbarmherzig, dann habe ich einfach was anderes hier, Wallahu Sami'un Alim. Ja. Und natürlich, damit nicht irgendjemand denkt, dass irgendeinen Einfluss haben könnte auf den Koran al-Karim. Der Koran ist ein Buch, liebe Geschwister, das von Anfang bis zum heutigen Tag überliefert wird von Generation zu Generation. Generation zu Generation. Das heißt also, da ist nicht eine Person, die was aufgeschrieben hat und dann gibt das anderen weiter und keiner kriegt das mit. Sondern der Koran ist eine Sache, ihr müsst euch vorstellen, die wird gelesen. Die wird gelesen. Geht mal heute nach Medina zum Beispiel. Stellt euch vor in Medina. Da wird jedes Jahr im Ramadan der gesamte Koran einmal vorgelesen. Jedes Jahr. Der gesamte Koran. Das heißt also, wie viele Menschen kriegen, ein Mensch, wie oft kriegt er in seinem Leben, der dort lebt, den gesamten Koran im Ramadan mit? Jedes Jahr einmal. Es gibt ja viele, die, mashallah, jetzt beten, ja? Also Tarawih beten. Und wie viele da machen das? Tausende. Tausende. Und das ist von Anfang an so gewesen. Bis an den heutigen Tag. Unabhängig von den Koransitzungen, die ununterbrochen in der Moschee durchlaufen. Das heißt, der Koran ist ein Wort, das ist, liebe Geschwister, nicht vergleichbar mit der Bibel oder ähnlichem. Überhaupt nicht. Weil der Koran al-Karim, der wird gelesen, es ist ein lebendiges Wort, wenn man das so sagen kann. Das ist kein Buch, das in einem Buch steht und das man ab und zu mal aufschlägt und schaut, ja, wo steht das? Das ist ein Buch, das die ganze Zeit gelesen wird, auswendig vorgetragen wird, in der Moschee des Propheten und anderen Stellen in der Welt natürlich. Und deswegen ist diese Sache, darf auf keinen Fall so etwas irgendwie, in ganz weniger Form jemandem Zweifel bringen lassen, weil der Koran ist nicht nur das, was die Sahabe aufgeschrieben haben, sondern auch das, was die Leute auswendig gelesen haben und immer gelesen haben im Salah und anderswo. Dieser Christ, als er gestorben ist, man hat ihn begraben. Und das ist einer der Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala für einen Menschen, dass er ihn in diesem Leben bestraft, noch vor dem nächsten Leben, wa'iyadu billah. Man hat ihn begraben und am nächsten Tag sah man, dass die Erde ihn ausgespuckt hat. Die Erde hat ihn nicht akzeptiert in dem Boden. Man hat das zwei, dreimal gemacht. Jedes Mal hat die Erde ihn wieder ausgespuckt. Und dann hat man ihn gelassen auf dem Erdboden einfach. Das ist einer der schlechten Zeichen für solch einen Menschen. Ich habe das erwähnt, die zwei Beispiele oder das eine Beispiel, damit wir sehen, dass das Ereignis, wo die Menschen abtrünnig geworden sind vom Islam, zur Zeit des Propheten Abu Bakr radiallahu anhu, manche arabische Stämme, das war ein neues Ereignis. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr erzogen hätte wie einen Sklaven, der nicht denken soll, der nur handeln soll, dann er wäre niemals fähig gewesen, in den entscheidenden Situationen die Umma auf den richtigen Weg zu leiten. Deswegen sagen die Gelehrten, es gibt zwei Personen, die dafür gesorgt haben, dass die Umma auf dem geraden Weg bleibt. Einmal Abu Bakr beim Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das zweite Ereignis ist Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mit der Fitna, die zu seiner Zeit passiert ist, dass er den wahren Glauben an die Worte Allahs im Koran al-Karim bewahrt. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Der Sheikh hat noch andere Sachen erwähnt, möge Allah ihn dafür belohnen. Und das ist, was ich zusammengefasst mitbekommen habe. Möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.